Wallender Rauschebart, ein weiter Umhang, dazu ein langer Speer und ein Wikingerhelm mit Hörnern. Louis Hardin, oder kurz Moondog, war eine auffällige Erscheinung. Rund 3 Jahrzehnte verbrachte der blinde Musiker und Poet in diesem Aufzug seine meiste Zeit an der Ecke 6th Avenue, 54th Street in Manhattan. Dort rezitierte der Viking of 6th Avenue, wie er auch liebevoll genannt wurde, Gedichte und spielte selbst komponierte Musik, die das Interesse vieler Prominenter weckte, darunter Leonard Bernstein, Charlie Parker oder Paul Simon. Mitte der 1970er Jahre verließ Moondog die USA und ging nach Deutschland, wo er bis zu seinem Tod nahe der westfälischen Stadt Münster lebte. Hier fand er engagierte Unterstützer, die ihm halfen, seine Musik zu veröffentlichen. In gedruckter Form genauso wie auf Tonträger. Bis heute übt das Werk Moondogs eine große Anziehungskraft auf zahlreiche Musiker aus den Bereichen Jazz, neuer Musik und sogar Elektronik aus. Einiges davon gibt es in dieser Now Jazz-Ausgabe zu hören. Moondog Revisited. Jazzmusikerinnen und Musiker auf den Spuren von Louis Hardin. Dazu begrüßt sie Thomas Löffner. Bird's Lament. Das Stück ist erstmals 1969 auf Moondogs selbstbetiteltem Album erschienen. Bei der Aufnahme, die gerade zu hören war, handelt es sich um eine Neueinspielung für die CD Sex Packs for a Sex aus dem Jahr 1992. Diese Zusammenarbeit mit dem Saxophonensemble London Saxophonic war die erste Veröffentlichung Moondogs nach mehr als 10 Jahren. In dieser Zeit hatte er zwar viel komponiert und seine Werke live aufgeführt, aber kein Aufnahmestudio betreten. Entsprechend groß war das Echo, das Sex Packs for a Sex international auslöste. Das Album enthält Neueinspielungen zahlreicher Moondog-Klassiker und Bird's Lament, eine Hommage an Charlie Parker, ist darunter seine bekannteste Komposition. Wohl kein anderes Stück wurde häufiger von anderen Bands und Musikern gecovert. Bird's Lament ist typisch für Moondogs Kompositionsstil. Er selbst sagte dazu mal: Ich bin ultrakonservativ. Ich rebelliere gegen die Rebellen. Die Rebellen sind für mich die Atonalisten und die Polytonalisten. Ich bleibe der Tonalität und den alten Formen treu. Moondog arbeitete häufig mit Wiederholungen, befolgte streng die Regeln des Kontrapunkts und komponierte eingängige Themen, die er mit Vorliebe als Kanon arrangierte. Wenn etwas an seiner Musik revolutionär ist, dann die Konsequenz, mit der er seine Prinzipien verfolgt hat. Auch den französischen Musiker David Audrechy hat Moondogs Sex Packs for a Sex offenbar nachhaltig beeindruckt. Für seine 12-köpfige Band Initiative Ash hat er ein Programm arrangiert, das ausschließlich Bearbeitungen von Stücken des Albums enthält. Letztes Jahr erschien eine CD mit den Mitschnitten zweier Konzerte, die die Gruppe im April 2019 in Toulouse und Marciac gegeben hat. Initiativ Asch verwandelten Moondogs Kammermusik in eine über weite Strecken energetische Fusion aus Jazz und Rock. Eine Adaption von Bird's Lament durfte dabei natürlich nicht fehlen. David Audrechies Initiative Asch mit einer Bearbeitung der Moondog-Komposition Bird's Lament in SWR 2 Now Jazz. Auch die französische Pianistin Katia Labeck hat der Musik von Louis Hardin eine ganze CD gewidmet. Labeck ist selbst eine Musikerin, die sich konsequent über Genregrenzen hinwegsetzt. Sie spielte bereits die Klavierwerke Bachs oder nahm ein Jazzalbum mit ihrer Schwester Marielle auf. Für das Album Moondog tat sie sich mit dem Trio Triple Sun zusammen. Das sind David Chalmin, E-Gitarre, Gesang, Synthesizer und Electronics, der E-Bassist Massimo Popillo und Raphael Seguinier an Schlagzeug und Perkussion. Auch mit Moondog selbst gibt es auf der CD ein Wiederhören. In Originalaufnahmen hört man ihn auf der Sixth Avenue sprechen, singen und die Trimba spielen, ein von ihm selbst entworfenes Percussion-Instrument mit einem dreieckigen Korpus. Ansonsten gibt's auf dem Album Moondog, wie schon bei der Initiative Asch, rockige Töne zu hören und die Arrangements unterstreichen die Parallelen zwischen Moondogs Kompositionen und der Minimal Music. Thank you. All is Loneliness, eine Komposition von Moondog, neu arrangiert von der französischen Pianistin Katja Labeck und dem Trio Triple Sun für das Album Moondog. Solo und sehr nah am Original interpretiert Labeck jetzt das nächste Moondog-Stück, To a Seahorse. Katja Labecks Version von Moondogs Komposition To a Seahorse. Deutlich freier im Umgang mit dem gleichen Original dagegen die jetzt folgende Version der Band Hobo Combo. Thank you. Hobo Combo in SWR 2 Now Jazz. Die Hobo Combo, das sind die drei Italiener Rocco Marchi, Gitarre, Synthesizer und Gesang, Francesca Baccolini, Kontrabass und Gesang, sowie Andrea Belfi an Schlagzeug und Gesang. Sie gründeten das Trio mit der Idee, sich ausschließlich der Musik Moondogs oder zumindest ihrem Geist zu widmen. Während sie auf ihrem Debüt aus dem Jahr 2010 noch ausschließlich Bearbeitungen von Moondogs-Stücken spielten, enthält das zweite Album auch Eigenkompositionen. Allerdings hat die Hobo Combo das Werk Moondogs im Laufe der Jahre so gut assimiliert, dass es nur schwer möglich ist, Arrangements seiner Stücke und selbst komponiertes Material auseinanderzuhalten, wenn man nicht die Chance hat, einen Blick ins CD-Booklet zu werfen. Der nächste Titel ist so ein Fall. Baltic Dance könnte mit seinem sich wiederholenden, absteigenden Ostinato und dem später einsetzenden Gesang locker als Moondog-Original durchgehen, ist aber eine Komposition der Hobo Combo. Thank you. Eine besonders eingeschworene Gemeinschaft von Moondog-Anhängern scheint es in Frankreich zu geben. In der Saison 2018-2019 fand etwa in Toulouse die Moondog-Saison statt. Eine Reihe von Konzerten und flankierenden Veranstaltungen, die sich mit dem Werk von Louis Hardin in all seinen Facetten beschäftigten. David Audrechy und sein Ensemble Initiative H präsentierten hier erstmals ihre Moondog-Bearbeitungen. Ein weiterer Musiker aus Frankreich, der sich bereits 2013 auf die Spuren von Moondog begeben hat, ist der Saxophonist Sylvain Rifflet. Gemeinsam mit seinem amerikanischen Kollegen John E. Rabigan, bekannt geworden vor allem als Mitglied des New Yorker Quartetts Mostly Other People Do the Killing, einigen Vertretern der aktuellen französischen Jazzszene, wie etwa der Pianistin Evry Serre sowie einem Kinderchor, präsentierte Rifflet beim Festival Banlieue Bleue das Projekt Perpetual Motion, a Celebration of Moondog. Neben eingängigen Themen beleuchteten sie auch die sperrigeren und düsteren Seiten von Moondog, darunter ihre Bearbeitung seiner Komposition Black Hole. Boondocks Komposition Black Hole in SWR 2 Now Jazz, neu interpretiert von einem Ensemble der beiden Saxophonisten Sylvain Rifflet und John E. Rabagan. Deutlich unbeschwerter geht es gleich weiter. Der Saxophonist Dustin Laurenzi aus Chicago hat für sein Album Snake Time, The Music of Moondog, nicht ganz so tief in den Abgründen des Werks von Lewis Hardin geforscht. Hier sind er und sein Oktett mit ihrer Version des Stücks Fiesta. Das Original hat Moondog übrigens für Solopiano geschrieben und selbst aufgeführt. Laurenzis Version zeigt aber, dass auch ein Arrangement für größere Besetzung gut funktioniert. Schon sehr früh ließen sich übrigens Jazzer von Moondogs Musik inspirieren. Einer der ersten war der britische Saxophonist und Klarinettist Kenny Graham. Nachdem er die ersten Moondog-Aufnahmen gehört hatte, die auf der Sixth Avenue in Manhattan entstanden und 1956 als LP erschienen sind, war er sofort Feuer und Flamme für die archaisch anmutenden Trommelklänge und eingängigen Melodien Louis Hardens. Bereits im Jahr darauf ging er mit einer Gruppe englischer Jazzmusiker ins Studio, um seine Eindrücke zu verarbeiten. Moondog and Suncat Suites enthält neben Bearbeitungen von Moondog-Originalen die sechsteilige Suncat Suite, komponiert von Graham und gespielt auf einem Instrumentarium, das eindeutig von der Klangwelt Moondogs beeinflusst ist. Unter anderem kommen Marimbaphon, Vibraphon, Oboe, Flöten und diverse Perkussionsinstrumente zum Einsatz. Hier die ersten drei Teile der Suncat Suite: Sunrise, Sunbeam und Tropical Sun. Thank you. Das Ensemble des britischen Saxophonisten Kenny Graham mit einem Ausschnitt der Suncat Suite, aufgenommen 1957 und inspiriert von der Musik Louis Hardens, besser bekannt als Moondog. Dass Moondogs Musik auch clubtauglich ist, sollte sich mehr als 40 Jahre später zeigen. Da veröffentlichte der britische DJ Mr. Scruff sein Album Keep It Unreal und landete mit der Nummer Get a Move On einen Dancefloor-Hit. Als Sample verwendete er dafür Moondogs Komposition Bird's Lament. Mr. Scruffs Track Get a Move On, basierend auf einem Sample von Moondogs Komposition Bird's Lament. Get a Move On wurde im Sommer 1999 zu einem internationalen Club-Hit. Louis Hardin hatte übrigens gerade noch Gelegenheit mitzuerleben, wie die Electronic-Szene dadurch begann, Notiz von ihm zu nehmen. Auch wenn er selbst wohl nie auf die Idee gekommen wäre, Electronics zu verwenden, dürfte es ihn trotzdem gefreut haben, auf diese Weise potenzielle neue Hörer für seine Musik zu erreichen. Louis Hardin starb im September 1999 im Alter von 83 Jahren in Münster. Die heutige Now Jazz-Ausgabe in SWR 2 endet mit einer weiteren Musik von seinem Album Sex Packs for a Sex, Golden Fleece. Viel Spaß dabei und tschüss bis demnächst. Thomas Löffner.